You said it, Thank you. Thank you. Thank you. Leute, wir nähern uns zum Ende. Bevor wir aufhören zu spielen, drei Dinge. Morgen spielen wir in Zürich noch ein Konzert. Und zwar morgen Nachmittag im Fog and Buckle. Bei gutem Wetter draußen im Biergarten. Also einfach nur einmal nach Hause gehen, auf den Duschen gehen. Weiter geht's. Dann? Duschen! Wir machen das auch. Ach, scheiß Duschen, ja, tut mir leid. Außerdem, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ne, wir haben auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr mit uns Kontakt halten, falls wir das nächste Mal in Zürich sind, dann kriegt ihr das über Facebook mit. Und außerdem haben wir da einen Merchandise-Stand. Nach dem Konzert können wir uns da vielleicht treffen, können wir schnacken, können wir CDs tauschen. Schnacken! Wenn ihr keine CDs zum Tauschen gemacht habt, könnt ihr einen kaufen vielleicht. Okay, wir spielen noch einen. Jim Green.